Janis Joplin mit der Cosmic Blues Band Mitte August 1969 beim Woodstock Festival. Diese Version von Piece of My Heart erschien letztes Jahr als Bonustrack auf der x-ten Wiederveröffentlichung von Janis Joplins Cosmic Blues Album. Zwei Wochen nach dem Woodstock Festival trat Janis Joplin plus Band beim International Pop Festival in Dallas, Texas auf.